Wenn der Krieg vorüber ist, versuch bitte herzukommen. Der Gedanke, dass jemand wie er überhaupt geboren wurde... Ich werde ihn nicht mehr wiedersehen. ...ist einfach wundervoll. Süße Führer. Wir können uns glücklich schätzen, jetzt zu leben und etwas so Einzigartiges mitzuerleben. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Ich würde nicht nur mit Vergnügen all diejenigen umbringen, die etwas gegen ihn sagen oder tun. Sollte mir etwas zustoßen, dann wirst du wissen, was die Wahrheit ist. Sondern sie am liebsten auch noch foltern. Ich blätterte gerade in der Vogue, da sprach mich der Führer an. Hörspiel nach dem gleichnamigen Sachbuch von Michaela Karl. München, 11. Juni 1934. Es ist etwas wahnsinnig Aufregendes passiert. Ich habe ihn gesehen. So gegen 6 Uhr hat mich Derek aus dem Carlton Tea Room angerufen und mir gesagt, er sei da. Natürlich bin ich sofort ins nächste Taxi gesprungen, wo ich dann vor lauter Aufregung meine Kamera vergessen habe. Pardon? Oh, Verzeihung, einen Moment. All right. Ich hätte gerne... Der Cappuccino gehört mir. Danke sehr. Aber sie wird nicht nur vor Wasser gesessen haben. Also ich nehme schon an, sie hat sich ein Weinchen bestellt oder irgendetwas. Also sie war ja jetzt kein Kind von Traurigkeit. Ich hätte gerne einen Chardonnay. Ich bin also dorthin und habe mich zu den anderen gesetzt und der Führer saß genau gegenüber. Er blieb etwa 1,5 Stunden. Es war so unglaublich aufregend. Ich konnte es kaum fassen. Als er ging, verabschiedete er sich ganz persönlich von mir mit dem Führergruß. Im Mai 1934 reist die 19-jährige Cousine Winston Churchills in Begleitung ihrer Mutter nach München. Sie will ihre Ausbildung im Ausland abschließen, um Deutsch zu lernen, wie sie sagt oder vorgibt. Ihr Interesse an der deutschen Sprache verdankt sich allein der Tatsache, dass er keine Fremdsprache spricht. Er, Adolf Hitler. Sie, Unity Valkyrie Mitford. Engländerin. Sophisticated, emanzipiert. Eine Wahlmünchnerin, die im MG-Cabriolet durch die Stadt kurft. Das Kino liebt, sich nackt im englischen Garten sonnt, auf dem Starnberger See segelt. Sie liebt das Kino? Ja, Kino. Und Segeln. Und? Ist das alles? Mehr nicht? Die britische Presse. Golden hair, smooth skin, bright blue eyes. And tall, almost 6 feet. Knapp 1,80. An ideal of a northern beauty, but exzentrisch. Sie trägt eine Ringelnatter als Accessory um ihr Handgelenk, zum feinen Abendkleid. She likes to pose with a rat on her shoulder. Eine Kreuzung aus Toilettenseifenreklame und Erzengel. Die britische Presse betitelt sie als eine der berüchtigsten Frauen der Welt. Daher Überprüfung der Persönlichkeit. Standardüberwachung. Naja, die Gestapo hat Unity wahrscheinlich von Anfang an im Blick gehabt. Mit Sicherheit hat man sie überprüft und auch überwacht. Später hat man ja auch ihr Telefon abgehört. Also sie war lückenlos wahrscheinlich überwacht. Leider sind die meisten Akten kriegsbedingt verloren gegangen. Vorgänge zur Überprüfung sollen bereits vorhanden sein. Der Grund des Aufenthalts in Deutschland erscheint unklar. Was will sie hier? Was hat sie vor? Bei britischen Geheimnissen ist es anders, da gibt es die Akten natürlich noch. Spätestens nachdem sie auch in der Presse immer besprochen wurde, ist man auf sie aufmerksam geworden und hat gesagt, was ist denn jetzt mit der? Also die scheint jetzt irgendwie doch eine andere Rolle zu spielen als die üblichen Verdächtigen, die nach Deutschland fahren. Und sie ist ja unheimlich oft hin und her gereist, auch das ist natürlich aufgefallen. Sie ist ja mit dem Wagen gefahren und hat immer irgendwelche Hitler-Devotionalien dabei gehabt, Büsten, Bilder, tralala. Das musste sie mal auspacken. Für Mitford wurde eine Sonderakte bei Römisch 2.1 eröffnet. Nach Römisch 2.1a zur weiteren Behandlung. Römisch 2.1a Abteilung zur Abwehr fremdländischer Spione. Miss Mitford steht unter Beobachtung des MI5. Und am Anfang hat man sich wahrscheinlich gedacht, das ist eine Irre. Und dann hat man gesehen, okay, die ist aber doch unheimlich nah an Hitler dran. Was ist denn mit dir? Was macht die? Was hat die vor? Also es, glaube ich, hat die Geheimdienste beider Länder ziemlich verwirrt. Februar 1935. München, Osteria, Bavaria. Ein Stück Schokoladenkuchen, bitte. Jeden Tag sitzt Unity Mitford in der Osteria Bavaria in der Schellingstraße 62. 10 Uhr. Der Führer verlässt seine Wohnung am Prinzregentenplatz 16. Seine Wohnung befindet sich im dritten Stock. Miss Mitford scheint ein nicht geringes detektivisches Talent zu besitzen. Sie studiert die Vorlieben des Führers, geradezu akribisch, durchforstet Zeitungen nach irgendwelchen Hinweisen. Also Unity war ja nicht die Einzige, die zum Führerwatching nach München gefahren ist. Aber sie hat das Ganze sehr systematisch angegangen. Sie hat ein Bewegungsprofil erstellt. Und zwar hat sie erst einmal geguckt, wo sind die immer, beim Braunen Haus oder in Bogenhausen, bei seiner Privatwohnung. Und hat dann immer relativ nah und sich rangepirscht und hat auch die Leute kennengelernt. Vor allen Gebäuden, die der NSDAP gehörten, waren natürlich auch Wachpersonal. Und die haben ja offensichtlich dann auch, keine Ahnung, sie muss sehr überzeugend gewesen sein, verraten, wo er ist. Angeblich hat er ja ihr Friseur verraten, dass er hier immer zu Mittag ist. Nähere Infos von den Wachposten vor Ort erhalten. Dazu brauchte es nur ein Lächeln, einen Knicks und Vegetarier soll er sein. Die Osteria Bavaria ist sein Lieblingslokal. Regelmäßig gegen 14 Uhr soll er sich dort einfinden, meist mit seinem Gefolge. Heinrich Hoffmann, Otto Dietrich, Martin Bormann, dem Gauleiter Adolf Wagner, dem Stabsleiter Rudolf Hess. Und setzt sich angeblich immer an denselben Tisch in der Ecke. Immer in ihrem Blickfeld. Einen Espresso bitte. Tag für Tag wartet sie darauf, dass es passiert. Ein Glas Wasser bitte. Ein Blick. Ein erster Kontakt. Vergeblich. Das Lokal sieht heute noch angeblich genauso aus. Und ich finde, man kann sich das schon sehr gut vorstellen. Es ist ja relativ dunkel und düster und der knarzige Boden. Ich finde, man kann die Schritte hören, wenn die mit ihren Stiefeln hier reingegangen sind. Es ist auch sehr eng und sehr klein. Unity Mitford nimmt von nun an zusätzlich Sprachunterricht bei einer Privatlehrerin in der Bismarckstraße. Bei einer gewissen Fräulein Baum, einer flammenden Nationalsozialistin. Wenn ich dem Führer begegne, muss ich perfekt Deutsch sprechen. Ich werde Sie dem Führer vorstellen, sobald Sie gut genug Deutsch sprechen. Bei meiner Ehre. Das hat mir Putzi auf dem Reichsparteitag versprochen. Ach ja? Das genügt schon? Mehr verlangen Sie nicht, um mich mit dem Führer bekannt zu machen? Alles andere liegt ganz bei Ihnen. Ernst Franz Sedgwick Hanfstengel. Von Freunden und Bekannten Putzi genannt. Deutsch-amerikanischer Geschäftsmann. Auslandspressechef der NSDAP. Darf ich Sie Putzi nennen, Putzi? Nur wenn ich Sie auf ein Glas Champagner einladen darf, Miss Mitford. Das sage ich nicht nein, Putzi. Welcome to Germany. Putzi soll die Ziele der neuen Regierung im Ausland präsentieren. Uns bekannt seit seinem Englandaufenthalt 1933. Dort macht er die Bekanntschaft mit Unity Mitfords ältere Schwester Diana. Dass Putzi Hanfstengel ein ausgesprochener Narzisst ist, der auf Partys gern als Letzter erscheint, um im Mittelpunkt zu stehen, stört mich nicht weiter. Er sprüht nur so vor Scham und Selbstbewusstsein. 1,90 groß, eine imposante Erscheinung. Und der erste Salon-Nazi, der mir begegnet. Mr. Hanfstengel, und wie halten Sie es in Deutschland mit den Juden? Es darf nicht sein, dass es immer nur um das 1% Juden und nie um die 99% Deutschen geht. Im Übrigen können die Juden Deutschland gern verlassen, wenn es ihnen bei uns nicht mehr gefällt. Miss Diana Mitford, Sie können mich gerne einmal in Deutschland besuchen, um sich selbst ein Bild zu machen. Als enger Freund des Führers kann ich Sie ohne weiteres mit Hitler persönlich bekannt machen. Im Sommer 1933 nimmt Diana die Einladung an und überredet ihre Schwester Unity mitzukommen. Die ist allerdings gar nicht so angetan von der Idee und will lieber nach Frankreich. Zum Sonnen. Unglaublich, was in Nürnberg alles los ist. Ganz wunderbar. Und stell dir vor, wir lernen tatsächlich den Führer kennen. Gibst du mir mal das Rouge? Ja, gleich. Einen Moment. Allein die vielen bunten Fahnen, die Uniformen. Ich sagte dir doch, es lohnt sich. Schau mal, mehr? Mehr. Und die Deutschen sind alle so euphorisch. Jetzt noch den roten Lippenstift. Während ihres Besuchs des Reichsparteitags 1933 kann Ihnen Hans Stengel jedoch zu keinem Tête-à-tête mit Hitler verhelfen. Sie waren sehr hübsch, aber bis über die Augenbrauen derart zurechtgemacht, dass Sie zu den Idealen deutschen Frauentums in krassem Widerspruch standen. Sie hatten die feste Absicht, bis zu Hitler vorzudringen. Auf dem Weg zum Hotel Deutscher Hof, wo er abgestiegen war, gab es so viele Kommentare von Vorübergehenden, dass ich mit den beiden Schwestern hinter einer Wurstbude in Deckung ging. Ich zog mein großes Taschentuch heraus und sagte: »Meine Lieben, so geht es auf keinen Fall. Sie haben nicht die geringste Aussicht, ihn zu sprechen, wenn Sie sich nicht das Zeug vom Gesicht wischen.« Ungeschminkt dem Führer gegenübertreten? Kommt nicht in Frage. Die Mitfahrtschwestern, wie man das Gespann auch gerne in der britischen Presse nennt, begegnen dem Führer nicht persönlich, obwohl sie tagelang in der Lobby des Deutschen Hofs ausharren. Das Spektakel endet mit einem gewaltigen Feuerwerk. Das war die faszinierendste Sache, die ich in meinem ganzen bisherigen Leben erfahren habe. Und das Alleraufregendste war, dass ich den Führer zum ersten Mal sah. Von Weitem. Ich glaube, das war der Moment. Die Musik, die Uniformen, Gemeinschaft, Stärke, das Bewegen. Endlich wieder großartig sein. Aber dieses sich mit Haut und Haaren etwas zu verschreiben, das war Unity schon sehr, sehr wichtig. Wenn dann schon ganz und gar und wenn dann nicht nur britischer Faschismus, sondern gleich deutscher Nationalsozialismus, praktisch die Königsdisziplin dieser schrecklichen Ideologie. Sie war unbelehrbar und unbeirrbar. Ich muss nach Deutschland. Das ist mein Schicksal. Es wird sich was ändern. Es geht los. Spürt ihr das? Könnt ihr das spüren? Der Fasching ist absolut verrückt. Überall an den Straßen spielen Bands. München, Februar 1935. Man kann dann in irgendeinem Kostüm auf der Straße oder im Restaurant tanzen und alle sagen du zueinander. Sogar die, die sich noch nie zuvor gesehen haben. Alle Restaurants und Nachtclubs sind aufwendig und ganz wunderbar dekoriert. Es wird ein Heidengeld für Dekoration ausgegeben. Ich kann gar nicht verstehen, warum nicht die ganze Welt im Fasching nach München kommt. Es ist fantastisch! Absolut fantastisch! So wacky. Absolutely. Immer noch kehrt Fräulein Mitford in die Osteria Bavaria ein. Lernt unermüdlich deutsche Grammatik. Nichts hätte Unity dazu bewegen können, aufzustehen, bevor er das Lokal verließ. Einen Blick erhaschen, seinen Lufthauch spüren. Ob Adolf Hitler Unity Mitford überhaupt bemerkt hat? Natürlich ist sie ihm aufgefallen. Schon allein ihre Aufmachung. So ganz und gar undeutsch. She is obsessed. Ja, totally. Miss Mitford, was darf's heute sein? Ein Stück Schokoladenkuchen, bitte. Übrigens, Miss Mitford, der Führer höchstpersönlich hat sich vorhin nach Ihnen erkundigt. Meine kleine Schwester ist selig. Grüßt ihn von nun an beim Betreten und Verlassen des Lokals. Sie wartet und wartet und wartet. Aber es bleibt beim Grüßen. Gestern war der wundervollste und schönste Tag in meinem Leben. 9. Februar 1935, Faschingssamstag. Miriam Hopkins, eine tolle Schauspielerin. Richest girl in the world, da war sie fantastisch. So hübsch in diesem Cape. Überhaupt Capes. Bisschen so lang vielleicht. Perfect for cruising. Ich ging allein zum Lunch in die Osteria und saß an einem kleinen Tisch vor dem Kamin. You might think it's premature to talk about spring clothes, but the dressmakers don't. Seemanns Jacken sind jetzt total in. Boyish und schlicht. Oh ja, yeah, I like. Gegen 3 Uhr, ich war schon mit dem Essen fertig, kam der Führer in seinem süßen Trenchcoat herein und setzte sich mit 2 anderen Männern an seinen Stammtisch. Heelless Evening Slippers, sehr elegant, besonders in schwarz oder in pastellblau. Chiffon for evening, your jewels gleaming under the long sleeves. Dieses Kleid muss ich haben, am besten die Juwelen noch dazu. Und war alles zu Ihrer Zufriedenheit, Miss Mitford? Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, vielen Dank. Alles bestens, wie immer. Oder dieses Kleid in Seide. Perfekt. Und mit diesem roséfarbenen Lippenstift. Ich blätterte gerade in der Vogue. OMG, spring will be crisp. 10 Minuten nach seiner Ankunft ließ er den Gastwirt kommen. Miss Mitford, der Führer bittet Sie an seinen Tisch. Der Führer möchte mit Ihnen sprechen. Was? Wirklich? Als ich an seinen Tisch herangetreten bin, hat sich Hitler erhoben und mir zum Gruß die Hand gereicht. Dann hat er mir seine Begleiter vorgestellt und mich gebeten, neben ihm Platz zu nehmen. Wir haben über Richard Wagner und den Film Cavalcade geplaudert, den er für den besten Film hält, den er je gesehen hat. Ich habe ihm erzählt, dass ich Diana Winnett persönlich kenne. Ja, das hat ihn wohl beeindruckt, nehme ich an. Wir haben über London geredet. Und er hat auch über den Ersten Weltkrieg gesprochen und darüber, dass die nordische Rasse sich nie mehr durch die Juden spalten lassen darf. Ich bin so glücklich, dass ich am liebsten sterben möchte. Ich glaube, ich bin das glücklichste Mädchen der Welt. Ich habe nichts getan, um eine solche Auszeichnung zu verdienen. Sir, Mr. Deudelmoser? Sie wünschen Miss Mitford? Hätten Sie eine Postkarte für mich? Einen Moment, nur diese hier. Oh, herzlichen Dank. Dürfte ich Sie um ein Autogramm bitten, mein Führer? Fräulein Unity Mitford. Zur freundlichen Erinnerung an Deutschland und Adolf Hitler. Herzlichen Glückwunsch. Das hat es noch nie gegeben. Nie zuvor hat Hitler jemanden an seinen Tisch gebeten. Wenige Tage später. Carlton Tea Room. Heute bin ich Adolf Hitler im Carlton Tea Room begegnet. Er hat mich erneut an seinen Tisch eingeladen und sogar meine Rechnung übernommen. Der Neid aller Führer-Groupies, die Kellner bestechen, um in Hitlers Nähe zu sitzen, ist ihr gewiss. Zwei Wochen später. Miss Mitford und eine Freundin speisen gemeinsam mit Hitler im Carlton Tea Room. 2. März 1935. Adolf Hitler macht Unity in der Osteria Bavaria mit Joseph Goebbels bekannt. 11. März 1935. Unity Mitford stellt Hitler Diana vor, die sofort nach dem ersten Treffen Unities mit Hitler nach München geeilt ist. Ein charmanter Plauderer und guter Zuhörer, der auch über sich selbst lachen kann. 1,5 Stunden nimmt sich Hitler für die Mitford-Schwestern Zeit. 10. April 1935. Hitler lädt Unity zur prunkvollen Hochzeit von Hermann Göring und der Schauspielerin Emmy Sonnemann nach Berlin ein. 20. April 1935. Als Geburtstagsgeschenk überreiche ich ihm eine meiner Collagen, die Hannibal bei der Überquerung der Alpen zeigt. Ende April 1935. Er sagte, er würde Muff, meine Mutter, liebend gerne kennenlernen. Adolf Hitler will ihre Mutter treffen? Wir wissen auch noch nicht, was das zu bedeuten hat. Warum erfahre ich erst jetzt davon? Eine deutsch-britische Liaison? Vielleicht will er sie aushorchen. Von nun an folgen wir Fräulein Mitford auf Schritt und Tritt. Zapfen ihr Telefon an. Fangen alle Briefe ab. Mai 1935. Unitys Mutter, Lady Redesdale, begegnet Adolf Hitler. Natürlich war die Sache mit Muff total peinlich. Sie spricht ja kein Deutsch und damit allein ist sie ja schon ein Stimmungstüter. Ich fürchte, das Ganze war vergebene Liebesmüh. Muff ist genau dieselbe wie zuvor. Sie hat so wenig Einfühlungsvermögen, dass sie seine Güte und Größe nicht in dem Maße wahrnehmen kann wie ich. Ich habe Deutschland als sehr schön und sehr freundlich wahrgenommen. Ungewöhnlich versöhnlich. Sie haben nicht die geringste Ahnung von den verfluchten Hunnen. Unitys Vater, David Mitford, Lord Redesdale. Die sind schlimmer als alle Teufel der Hölle zusammen. Ich brauche wahrscheinlich nicht zu sagen, wie absolut entsetzt wir darüber sind, dass Unity und Diana die Gastfreundschaft von Leuten akzeptieren, die wir als eine mörderische Bande von Ungeziefer betrachten. Dass sie sich mit denen zusammentun, ist für uns beide eine Quelle tiefsten Kummers. Aber natürlich können wir nichts dagegen tun. Was wir tun können oder jedenfalls versuchen wollen, Unity sollte mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Sie sollte da herausgehalten werden. Die Mutter weigert sich, den Hitlergruß zu zeigen, vor dem Ehrenmal der Feldherrnhalle. Ich sah überhaupt keine Veranlassung, das zu tun. Ich bin Engländerin. Es endete damit, dass ich die Straßenseite wechselte und wir uns auf der anderen Straßenseite unter großem Gelächter wieder trafen. Wie alle Münchner, die nicht die Hand heben wollen, gehe ich viel lieber durch das Drückeberger Gasserl. Aktenvermerk zu Unity Mitfords Familie. David Freeman Mitford und seine Frau Sydney Bowles Mitford sind typische Vertreter des englischen Landadels. Keine aufgeklärten Intellektuellen, sie bleiben gerne unter ihresgleichen und unterstützen die Tories. Ich bin normal. Meine Frau ist normal, aber meine Töchter sind allesamt vollkommen verrückt. Also der Mythos um die Mitford Girls, der war riesig. Das waren die Kardashians der damaligen Zeit. Sie haben alles, was sie gemacht haben, publikumswirksam gemacht. Die sind jeden Tag in der Zeitung gestanden. Und man muss sich einmal vorstellen, da gab es diese Schwestern. Die eine war nahe an Hitler dran, die andere hat den reichen Brauereierben Brian Guinness geheiratet, die dritte ist mit dem roten Neffen von Winston Churchill in den Spanischen Bürgerkrieg durchgebrannt und Kommunistin geworden. Also da war wirklich richtig was los. Deborah, die Jüngste, ist später eine Herzogin geworden. Sie war die Schwägerin von John F. Kennedy. Also die haben wirklich alles abgedeckt an Politischem, an Intellektuellen. Die kannten Gott und die Welt. Und natürlich haben die auch wirklich der Presse viele Schlagzeilen geliefert. Unity war schon immer unsere Rebellin, hatte ständig Ärger mit ihren Lehrern oder dem Kaplan. Weißt du noch, als ihr in der Schule Adam und Eva zeichnen solltet? Und, wie hast du sie abgebildet? Na, so wie Gott sie schuf. Und als praktizierendes Liebespaar. Aha. Was ist mit Winston Churchill? Durch seine Mutter ist Lord Redesdale ein Vetter ersten Grades von Winston Churchills Ehefrau Clementine. Eine Begegnung mit Adolf Hitler hat es nie gegeben. Im Frühjahr 1932 sagt Adolf Hitler ein Dinner mit Winston Churchill ab. Churchill ist in Deutschland, um für sein neues Buch zu recherchieren. In München will er die Gelegenheit nutzen, Hitler kennenzulernen. Aber er hält Churchill, der nur ein einfaches Parlamentsmitglied ist, für politisch zu unbedeutend. Faschismus ist Diktatur im modernen Sinne des Wortes. Ganz anders verhält es sich bei Oswald Mosley. Das bedeutet, dass die Regierung vom Volk mit Macht ausgestattet wird, um die Probleme zu lösen, die das Volk überwinden will. Gründer der faschistischen Partei British Union of Fascists, kurz BUF. Nach dem Zusammenbruch der parlamentarischen Demokratie wird sich ein faschistisches Regime etablieren. Der Gruß der BUF lautet Hail Mosley, die Anrede des Parteichefs Leader. Bestätigen oder absetzen lassen wird. Als Hymne wählt die BUF alle eine britische Version des Horst-Wessel-Liedes. Sind den nationalen Zielen unterzuordnen. Geschichte ist machbar. Wir müssen nur endlich anpacken. Mosley ist der allererste Erwachsene, der auf meine Fragen eingeht und mich ernst nimmt. Und er versprüht so viel Esprit. Ende April 1935. Adolf Hitler lädt Oswald Mosley zu einem Abendessen in seine Münchner Wohnung ein. Neben Joachim von Ribbentrop und dem Ehepaar Goebbels ist Unity Mitford anwesend, die an diesem Abend zum ersten Mal Hitlers Privaträume betritt. Sie sind also die junge Miss Unity Mitford. Wie schön, Sie hier vorzufinden. Ja, Mr. Mosley, das kann ich nur erwidern. Halten Sie sich schon längere Zeit in München auf? Nicht so lange wie Sie, fürchte ich. Höchst eigenartig, dass uns der Führer miteinander bekannt macht. Gewiss nur ein Spiel. Er wird um unsere Komplizenschaft wissen. Das kann nicht anders sein. Unitys Bekanntschaft mit Adolf Hitler macht sie in England zu einer kleinen Berühmtheit. Nora Delmer, Korrespondentin des Daily Express. Miss Mitford, wie nahe sind Sie Adolf Hitler? In seiner Gesellschaft habe ich die eindrucksvollsten Stunden meines Lebens verbracht. Die ganze deutsche Nation ist glücklich, weil an ihrer Spitze eine solche Persönlichkeit steht. Ich würde gerne für immer in Deutschland bleiben, weil ich die Deutschen sehr mag. Aber das werden meine Eltern wahrscheinlich nicht erlauben. Hitlers heißestes Groupie, Tochter eines britischen Peers. Keine andere Ausländerin lässt der Führer so nah an sich ran. Wie man sagt, teilen sie nicht nur ihre Schokoladentorte. Miss Unity Mitford, Hitlers Traum einer nordischen Walküre. Nur ein Vorzeigegirl oder wird sie die upcoming Mrs. Hitler? Noch jemand hat die Anwesenheit von Unity in Hitlers Nähe registriert. Am 10. Mai 1935 schreibt die 23-jährige Eva Braun in ihr Tagebuch: Wie man mir liebevoll und ebenso taktlos mitteilte, hat er jetzt einen Ersatz für mich. Sie heißt Walküre und sieht auch so aus, die Beine mit eingeschlossen. Aber diese Dimension hat er ja gerne. Wenn das stimmt, wird er sie bald ganz mager geärgert haben. Schließlich könnte er mich doch so weit kennen, dass ich ihm nie etwas in den Weg legen würde, wenn er plötzlich sein Herz für eine andere entdeckt. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1935 versucht Eva Braun, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Bereits das dritte Mal. Immerhin hat es sich diesmal gelohnt. Adolf hat dir eine Villa geschenkt. Die meisten Frauen waren in seiner Gegenwart total eingeschüchtert. Es gab Ausnahmen wie Mrs. Wagner oder Mrs. Goebbels, aber kaum eine wagte in seiner Gegenwart mehr zu sagen als »Ja, mein Führer« oder »Ganz genau, mein Führer« oder »Selbstverständlich, mein Führer«. Also es liegt sicherlich an ihrer Erziehung und an ihrem sozialen Background. Sie entstammt ja dem englischen Landadel und war natürlich überheblich, eingebildet und versnobbt bis zum Gehtnichtmehr. Also es wäre ihr niemals in den Sinn gekommen, dass irgendjemand über ihr stehen könnte, auch nicht Hitler. Also sie ist ihm ganz bestimmt auf Augenhöhe begegnet und Angst hatte Unity vor nichts und niemandem. Alle um Hitler herum waren immer ganz vorsichtig und wollten sich nie zu irgendetwas äußern. Aber sie war sehr direkt und sagte auch Dinge, die Hitler nicht passten. Albert Speer, ja, der hatte von der ersten Sekunde was gegen mich. Such a fucking hypocrite. Die hatte Mumm. Sie hat sich nie gelangweilt und mit ihr war es auch niemals langweilig. Sie war eine ziemlich intelligente Frau und hatte ihren eigenen Kopf. Nicht der Typ Eva Braun, der sich für nichts interessierte. Naja. Die Mitford strahlte Hitler an. Hemmungslos und ununterbrochen. Bullshit. Heldenverehrung, absolut phänomenal. Und wahrscheinlich liebte es Hitler, von einer jungen Frau bewundert zu werden, denn sie war ziemlich attraktiv. Ihre Beziehung zu Hitler wird von Woche zu Woche enger. Hier zum Beispiel schreibt sie an ihre Eltern, heute war er so freundlich und gütig, dass ich plötzlich dachte, ich würde nicht nur mit Vergnügen all diejenigen umbringen, die etwas gegen ihn sagen oder tun, sondern sie am liebsten auch noch foltern. Der Gedanke, dass jemand wie er überhaupt geboren wurde, ist einfach wundervoll. Erstmalige Überprüfung der Aufenthaltsgenehmigung von Unity Valkyrie Mitford. Der Aufforderung, sich bei der Polizeidirektion München zu melden, kommt sie mit Verspätung nach. Auf zur Redestellung, warum sie erst auf fünfmalige Aufforderung bei der Polizeidirektion erscheint, begründet sie ihr Fernbleiben damit, dass sie wiederholte Reisen nach England unternommen habe. Sie betonte hierbei, dass sie förderndes Mitglied des SSR-Sturms 3 sei und die vergangenen 8 Tage in Begleitung des Führers verbracht habe. Am 2. Juli beantragt Miss Mitford bei der britischen Botschaft einen neuen Pass. Im Antrag schreibt sie ihren zweiten Namen erstmals auf Deutsch. Walküre. Ich denke nicht, dass sie eine Spionin ist. Jemand, der Hitler so nahe steht, ist zweifellos überprüft worden. Juli 1935. Der Stürmer, Brief einer Engländerin. Lieber Stürmer, als englische Faschistin möchte ich meine Bewunderung vor Ihnen ausdrücken. Da hat sie schon begriffen, das ist hier der Stein, auf dem hier auch dieser Nationalsozialismus fußt. Und wenn ich mich so oute, dann ist es erstens natürlich skandalös und zweitens errege ich auch politisch in dem Land, in dem ich jetzt lebe, Aufmerksamkeit. Wenn wir nur in England solche Zeitungen hätten. Das allgemeine englische Volk hat keine Ahnung von der Judengefahr. Darauf am 2. August 1935 im Jewish Chronicle. Wir müssen gestehen, dass wir bis zu dem Zeitpunkt, als sie diese unheilvolle Mitteilung gemacht hat, noch nie von Unity Mitford gehört hatten. Die englischen Juden werden immer als anständig bezeichnet. Vermutlich geht es den meisten Leuten so. Vielleicht sind die Juden in England klüger mit ihrer Propaganda als in anderen Ländern. Ich weiß nicht. Aber es ist bestimmt Tatsache, dass unser Kampf am schwersten ist. Wir vom Jewish Chronicle sind verblüfft, wie viel Aufmerksamkeit manche Zeitungen, die es eigentlich besser wissen sollten, dieser Sache widmen. Unsere schlimmsten Juden wirken nur hinter den Kulissen. Sie kommen nie in die Öffentlichkeit. Und deswegen können wir sie dem englischen Volk in ihrer wahren Entsetzlichkeit nicht zeigen. Wer ihre unverschämten Ergüsse liest, kann nur zu dem Schluss kommen, dass sie wohl vor allem ein Fall für traditionelle Disziplinierungsmaßnahmen ist, die man ungezogenen jungen Leuten angedeihen lässt. Wir haben ein dringendes Bedürfnis für Zeitungen wie den Stürmer, die dem Volk die Wahrheit sagen. Sie werden aber hoffentlich bald sehen, dass auch wir in England gegen den Weltfeind siegen werden, trotz all seiner Schlauheit. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir mit Gewalt und Autorität sagen können, England für Engländer, die Juden hinaus. Mit deutschem Gruß, Heil Hitler, Unity Mitford. Unity Mitford ist nur eine dieser verantwortungslosen jungen Gören, die alles tun, um ihren Namen in der Zeitung zu lesen. PS, wenn Sie zufällig in Ihrer Zeitung für diesen Brief Platz finden, so veröffentlichen Sie bitte meinen ganzen Namen. Ich will nicht meinen Brief mit UM unterschreiben, sondern ich will, dass ein jeder weiß, dass ich eine Judenhasserin bin. München sieht wunderbar aus. Alles ist verschneit und der Himmel strahlend blau. In den Straßen stehen riesige, geschmückte Weihnachtsbäume. Ich bin so glücklich, hier zu sein. Auf dem Krippenmarkt in der Innenstadt ersteht sie Figuren der Heiligen Drei Könige. Das schönste Geschenk aber erhält sie aus Hitlers Händen. Er überreicht ihr eine spezielle Hakenkreuzbrosche und macht sie, die als Ausländerin nicht Mitglied der NSDAP werden kann, zu einer Art Ehrenmitglied. Ich hatte ihm erzählt, dass ich in Berlin für das Tragen eines NS-Abzeichens beschimpft worden war. Er zog ein kleines Päckchen aus der Tasche und sagte, wenn sich wieder jemand über ihr Abzeichen beschwert, nehmen Sie es bitte ab und zeigen die Rückseite. Heiligabend. Unity Midford betritt ihr Pensionszimmer. Wow! Oh mein Gott! Ja! Was denn? Sie rastet völlig aus. Wegen des geschmückten Weihnachtsbaums. Darunter ein riesiger Geschenkkorb mit Pralinen, Plätzchen, Kuchen, Obst und Nüssen. Delicious! Oh mein Gott, Adolf! Fräulein Unity Midford, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht, ihr Adolf Hitler. Erbitte noch engere Observation durch MI5. Januar 1937. Bei ihrem letzten Aufenthalt in der Reichskanzlei trank sie Alkohol mit Hitlers Leibwächtern, während Hitler die Ehrenbezeugungen der Truppen bei der Parade entgegennahm. Sie grüßt sogar den British Council mit dem Hitlergruß. Februar 1937. Die routinemäßige Untersuchung ihres Gepäcks fördert jedes Mal Nazi-Literatur, Hitler-Porträts und andere Devotionalien zutage. März 1937. Das Midford Girl ist mehr Nazi als die Nazis selbst. Erbitte Einziehung der Passdokumente. September 1937. Unity Midford lädt sich zu dem britischen Generalkonsul Donald St. Clair Gaynor ein. Ich hatte eine schrecklich laute Auseinandersetzung mit Goebbels und Hitlers Arzt in der Osteria. Was Sie nicht sagen. Was ist vorgefallen? Bis auf den Führer verschworen sich alle gegen mich, weil ich sagte, dass ich Mussolini nicht ausstehen kann. Sie schikanierten mich so lange, bis ich den Tränen nahe war. Ich dachte wirklich, ich würde gleich anfangen zu heulen. Allein der Führer stellte sich auf meine Seite. Natürlich ohne etwas gegen Mussolini zu sagen. Er war absolut goldig. Miss Midford, gnädigste, ich verstehe Sie nicht recht. Mussolini könnte sich zwischen Deutschland und England drängen. Die Chance einer Allianz ist damit gefährdet. Adolf Hitler teilt keineswegs die Begeisterung der anderen für den Duce, muss ihn aber aus politischen Gründen empfangen. Wir wissen, Miss Midford, wie vertraut Sie mit dem Führer sind. Es gibt Gerüchte, dass Sie erwägen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Das ziehe ich in Betracht, ja. Aber ich habe noch nichts in dieser Richtung unternommen. Und so lange sehe ich mich als ganz normale Engländerin. Ah, ich verstehe. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. An die britische Botschaft in Berlin. Es ist natürlich möglich, dass Miss Midford Herrn Hitler Worte in den Mund legt, die er nicht geäußert hat. Oder dass sie einiges missverstanden hat. Aber vorbehaltlich dieser Bedenken habe ich wenig Grund, den Wahrheitsgehalt dessen anzuzweifeln, was sie mir über ihre Unterhaltung mit dem Reichskanzler berichtet hat. Was ihre Staatsbürgerschaft betrifft, scheint sie noch unsicher zu sein. In der Zwischenzeit legt Hitler am 5. November 1937 in einer Geheimkonferenz in der Reichskanzlei seine geopolitischen Pläne auf den Tisch, die die Annexion Österreichs und der Tschechoslowakei vorsehen. Und mein ach so gescheiter Cousin Winston behauptet fadenscheinigerweise im Evening Standard, dass 2/3 der Österreicher ihre Unabhängigkeit bewahren wollen. Lieber Cousin Winston, ich bin der Ansicht, dass du und mit dir die meisten Engländer in Bezug auf Österreich völlig falsch informiert seid. Ich kenne Österreich ziemlich gut und war in den letzten Jahren häufig dort. Der Jubel, der in allen Teilen der Bevölkerung ausbrach, war wohl eine der größten Demonstrationen des Glaubens, die die Welt je gesehen hat. Überhaupt ist die Idee, dass Deutschland versucht, das arme, kleine, um seine Unabhängigkeit kämpfende Österreich zu verschlingen, für alle Österreicher hochgradig lächerlich. Am 12. März 1938 rückt die deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Während der erste Transport mit Häftlingen von Wien nach Dachau rollt, kehrt Unity nach England zurück. Eine Veranstaltung der Labour-Partei im Hyde Park gegen den spanischen Bürgerkrieg gerät hier außer Kontrolle. Mitglieder der Imperial Fascist League versuchen, die Redner zu stören. Was reden hier mit dieser Nazi-Brosse? Unter ihnen ist Miss Unity mit... Die Demonstranten haben Unity mit ihrer Hakenkreuzbrosche entdeckt. Es kommt zur Handgreiflichkeit. Ein Wort gibt das andere, Fäuste fliegen. Auch Miss Unity ist nicht zimperlich. Gib sie endlich zum Schweigen. Drauf und Abkühlung. Sagt sie den Grund. Die Menge geht mit Steinen auf Miss Mitford los. Holy shit. Piers Tochter von wütendem Mob attackiert. Nazi Mitford nicht zu bändigen. Miss Fatuity ist wieder da. Mit Hitlerbart und Hakenkreuzflagge. Hitler überreicht ihr nun sogar zwei dieser Hakenkreuzbroschen, nachdem die Schlacht vom Hyde Park auch in Deutschland bekannt geworden ist. Na, erstens war sie natürlich unheimlich öffentlichkeitswirksamer Nazi mit ihrer Brosche. Und sie hat immer betont, wie sehr sie an Hitler glaubt. Und sie hatte ja zum Beispiel diesen Wagen, sie fuhr ja ein MG Cabriolet. Und da hatte sie vorne zwei Standarten, eine Englandflagge und eine Hakenkreuzflagge und eine Dogge auf dem Beifahrersitz. Also sie war auffällig ohne Ende. Und sie hat halt immer und überall betont auch, wie sehr sie an den Nationalsozialismus glaubt. Und vielleicht haben nicht alle Nazis so an den nationalsozialistischen Sieg geglaubt wie Unity Mitford. Sie war schon eine der treuesten Parteigängerinnen. Endlich habe ich meinen Waffenschein. 19. Juli 1938, Obersalzberg. Es ist hier eher selten, dass man als Frau einen erhält, aber Gauleiter Wagner sagte, ich bekomme einen. Ich habe eine süße, kleine Walter PPK. Sie sieht fast wie ein Spielzeug aus. Lieblingspistole aller Offiziere der Wehrmacht. Sagen Sie mal, was soll das? Was erlauben Sie sich? Hey, Fritzchen! Ich würde keineswegs zögern, auf Menschen zu schießen. Solltest mich besser nicht verärgern. Hitlers Emissär Fritz Wiedemann hätte sich fast in die Hose gemacht. Er wird schon sehen, was sie davon hat. Am späten Nachmittag sind Adolf Hitler, ich und die anderen zu einem Spaziergang aufgebrochen. Er und ich gingen voran. Die anderen folgten uns in großem Abstand. Es kann nicht sein, dass der Führer mir und dem Frieden in Europa ganze 5 Minuten seiner Zeit opfert, mit Unity, aber ausgedehnte Spaziergänge unternimmt. Die Aussicht war zu schön, um wahr zu sein. Unser Ziel war ein kleines Teehaus, das er hat errichten lassen. Dort nahmen wir unseren Tee und er sprach über eine Stunde über Politik. Und mit einem Mal lehnt Hitler den anvisierten Englandbesuch Görings ab. Die Mitford muss dem Führer etwas geflüstert haben. September 1938, Reichsparteitag. Im Deutschen Hof. Beim Reichsparteitag trifft Unity die Sunday Times-Korrespondent Virginia Cowles, eine langjährige Freundin ihres Bruders. Nachdem alle Platz genommen hatten, ließ Hitler seinen Blick über die Menge schweifen und da entdeckte er plötzlich Unity. Auf seinem Gesicht erschien ein Lächeln. Er nickte ihr zu und hob die Hand zum Hitlergruß. Ein paar Minuten später kam dieser Adjutant an unseren Tisch. Der Führer möchte Sie sehen. Sie sollen nach dem Tee in seine Suite kommen. Ich konnte nicht umhin, mich darüber zu wundern, dass die einzige Person, die der Führer am Vorabend eines Krieges zwischen Deutschland und Großbritannien sehen wollte, eine 24 Jahre junge Engländerin war. Den Rest der Teestunde war Hitler bester Laune. Mehrmals warf er den Kopf in den Nacken und lachte laut. Immer wieder schaute er zu unserem Tisch herüber und ich hatte den Eindruck, er produzierte sich, um Unity zu beeindrucken. Am 12. September 1938 hält Hitler seine Reichsparteitagsrede. Von nun an ist ein Krieg möglich, sogar wahrscheinlich. Ich kann nicht zurück nach England, aber in Deutschland wäre ich eine feindliche Ausländerin. Die Journalisten hier geben dem Ganzen noch 24 Stunden. Sie diskutieren schon über die besten Wege zurück nach England. Hitler persönlich warnt Unity vor einem bevorstehenden Krieg und rät ihr dringend, Deutschland zu verlassen. Aufrichtige Sorge? In Wahrheit hatte er doch nur nach Unity schicken lassen, um sicherzustellen, dass sie nach England zurückkehren und ihre Landsleute und all ihre Bekannten vom Ernst der Lage überzeugen würde. Direkt nach Ende des Reichsparteitags stürmt Miss Mitford das britische Generalkonsulat. Hitler hat mich in einem 4-Augen-Gespräch vor dem Krieg gewarnt und mir geraten, nach England zurückzukehren. Das ist wohl besser so. Ich bin jedoch fest entschlossen, auch im Kriegsfall in Deutschland zu bleiben. Sind Sie sich über die Konsequenzen im Klaren? Ja. Ich entbinde das Konsulat von all seinen Verpflichtungen mir gegenüber. Quer über das Deckblatt des Dossiers zu dieser Unterredung, das St. Clair Gaynor an die britische Botschaft in Berlin weiterleitet, steht geschrieben: Auf Nimmerwiedersehen. So wie die menschliche Natur beschaffen ist, werden diejenigen untergebuttert, die nicht für ihre Rechte aufstehen. 17. November 1938, South Kensington, Parteiquartier der Konservativen. Ein Mensch mit einem starken Charakter wird genauso respektvoll behandelt wie ein Mensch mit einem kraftvollen Körper. Kein Wort zur Reichskristallnacht. Großbritannien als Seemacht und das Deutsche Reich als Kontinentalmacht können zusammen die Welt nicht nur beherrschen, sondern, was weit wichtiger ist, auch befrieden. Eine Allianz der beiden Länder ist Hitlers größter Wunsch. Propaganda, Missverständnisse und Unwissenheit, vor allem auf der Seite der britischen Regierung, haben dies bisher verhindert. Als Angehörige der nordischen Rasse sind Briten und Deutsche nicht nur anderen Völkern weit überlegen, sondern auch natürliche Verbündete. Allein deshalb ist ein Krieg zwischen ihnen undenkbar. März 1939, München, Osteria Bavaria. Er hielt fast die ganze Zeit meine Hand, guckte mich sehr lieb an und sagte dann in mitfühlendem Ton: Mein Kind. Es tut ihm furchtbar leid, dass England und Deutschland so verfeindet sind. Ach, er sagte nur wundervolle Dinge über England und gab mir den Glauben daran zurück, dass am Ende alles gut wird. Wir werden die deutsch-englische Freundschaft aufrechterhalten, ganz gleich, was geschieht. Unitys Hauptbeschäftigung ist jetzt die Gestaltung ihrer Wohnung. Das Mobiliar lässt sie aber trotzdem aus England kommen. Hinter meinem Bett sind zwei riesige Hakenkreuzflaggen angebracht und auf meinem Nachttisch steht ein Porträt des Führers. Ich habe seine Lippen und Augen angemalt, weil es so süß aussieht. Am 24. Juli 1939 einigen sich Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion auf einen Beistandspakt. Unity ist zu diesem Zeitpunkt zum letzten Mal bei den Bayreuther Festspielen. Diana ist ebenfalls angereist. Am letzten Tag erklärte er uns bei einem Mittagessen, dass ein Krieg zwischen Deutschland und Großbritannien wohl unvermeidlich sei. Ich habe das dumpfe Gefühl, ja, bin beinahe überzeugt, dass ich Hitler niemals wiedersehen werde. Mir war klar, was in Unitys Kopf vorging. Als ich sie am nächsten Morgen verließ, trug ich den Tod in meinem Herzen. Erste Auslandskorrespondentin verlassen das Land. Die britische Botschaft empfiehlt all ihren Bürgern dringend, es den Journalisten gleichzutun. Miss Mitford will bleiben. Auch der Council kann sie nicht zur Abreise bewegen. Meine Freundschaft mit Hitler wird mich vor Übergriffen bewahren. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Am Sonntag, den 3. September 1939, übermittelt der britische Botschafter um 9 Uhr morgens im Auswärtigen Amt das letzte Ultimatum seiner Regierung. Hitler bleiben noch 2 Stunden. Als die Zeit ohne Nachricht aus der Reichskanzlei verrinnt, erklärt Großbritannien um 11 Uhr Deutschland den Krieg. München, 3. September 1939. Königinstraße 15, vor der Wache des Luftgaukommandos am Rande des Englischen Gartens, gegen 16.50 Uhr. Sollte mir etwas zustoßen, dann wirst du wissen, was die Wahrheit ist. Wir können uns glücklich schätzen, jetzt zu leben und etwas so Einzigartiges mitzuerleben. Wenn der Krieg vorüber ist, versuch bitte herzukommen. Die Betreffende spaziert um 16.50 Uhr durch die Königinstraße. Sie läuft auf dem Gehsteig. Ich werde den Führer nicht mehr wiedersehen. Dass jemand wie er überhaupt geboren wurde. Mir gegenüber geht sie auf einen einzelnen Baum zu. So lange Jahre sind er und ich nun schon Freunde. Das wird mich vor Übergriffen bewahren. Und als sie etwa 2 Meter von dem Baum entfernt steht, ich glaube, dass der erste Schuss nicht getroffen hat, weil sie erst nach dem zweiten umgefallen ist. Näheres habe ich nicht festgestellt. Ein Beamter der Stapo hat den Fall angenommen und die Pistole der Verletzten im Wachlokal entladen. Da die Unterlagen der Gestapo München bis auf wenige Ausnahmen als kriegsbedingt verloren gelten, können sie keine Hinweise auf das tatsächliche Geschehen liefern. Es bleiben nur die Aussagen der Menschen, die sich vielleicht oder vielleicht auch nicht an dem Tatort aufhielten. Eine Familie, die von der Gestapo eingeschüchtert wird, 2 Touristen ein Mitarbeiter der Reichspost, diverse Gestapo-Beamte sowie zwei Angehörige der Luftwaffe. Wenn man hier in diesen Ort kommt, dann denkt man sich, was ist denn das für ein Ort, um sich umzubringen? Also der englische Garten ist zwar tatsächlich nur ein paar Meter entfernt. Hier sind überall Bäume, hier ist überall Laub. Das war auch am 3. September so. Und hier könnte man ohne Probleme auf jemanden schießen. Irgendwo verborgen. Es würde kein Mensch merken. In der chirurgischen Klinik kümmert sich Professor Georg Magnus um die Verletzte. Magnus ist eine von Hitler protegierte Kapazität im Bereich der Unfallchirurgie. Auf den Röntgenaufnahmen ist zu sehen, dass eine Kugel durch den rechten Frontallappen eingedrungen ist und nun im hinteren Teil des Schädels feststeckt. Sie zu entfernen halten die Ärzte für zu riskant. Die Familie erfährt von all dem nichts. 8. November, 11 Uhr. Ankunft in München. Der Führer besucht Fräulein Mitford in der Klinik. Die Ärzte informieren Hitler darüber, dass sie nicht in der Lage sei zu sprechen. Nachdem er sie alleine in ihrem Krankenzimmer aufgesucht hat, erklärt er den Ärzten jedoch, dass sie im Gespräch den Wunsch geäußert habe, nach England zurückzukehren. Josef Goebbels am 3. Oktober. Der Führer bedauert sehr das Schicksal von Lady Mitford, die durch ihren Selbstmordversuch halbseitig gelähmt ist. Aber trotzdem muss der Führer sich natürlich auch gegen jede Spionagemöglichkeit sichern. Und das hat er in diesem Fall getan. Wenn Krieg ist, geht der Kampf aufs Messer. Da ist jedes Mittel erlaubt, das zum Siege führt. Unity Mitford, 25-jährige Tochter von Lord Redesdale und Freundin Adolf Hitlers, deren Gesundheitszustand in Deutschland seit Ausbruch des Krieges viele Rätsel aufgegeben hat, wird heute in Folkestone erwartet. Ist es aus zwischen Hitler und Ihnen? Wegen Englands Kriegserklärung? Miss Mitford, stimmt es, dass Sie von SS-Leuten angeschossen worden sind? Hatten Sie eine heimliche Affäre mit Hitler? Erwarten Sie Hitlers Kind? Stimmt es, dass Sie sich das Leben nehmen wollten? Wissen Sie, wer auf Sie geschossen hat? Laut diverser Meldungen leidet sie entweder an einer Schussverletzung am Kopf, ist vergiftet worden oder nach einem heftigen Streit mit dem Führer schwer erkrankt. Ihre Rückkehr wird hoffentlich endlich Klarheit bringen, was mit ihr in Deutschland geschehen ist. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Auch wenn ich nicht auf eurer Seite stehe. Als sie dann gestorben ist, hat ihre Familie meiner Ansicht nach ganz viel dazu beigetragen, dass sie eben vergessen wurde, weil die Familie hat sie sehr geliebt und die haben eine unheimlich schützende Hand über sie gehalten und haben ganz, ganz stark darauf gepocht, dass sie ein völlig unpolitisch naives Groupie gewesen sei, das Hitler einfach nur angeschwärmt hätte. Und durch dieses Groupitum ist das Ganze natürlich auch entpolitisiert worden. Ich dachte, ihr würdet mich alle hassen. Aber jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr, warum. Let's go bombing. Oh, let's go bombing. Like United Nations Airmen do. Ich blätterte gerade in der Vogue, da sprach mich der Führer an. Hörspiel nach dem gleichnamigen Sachbuch von Michaela Karl. Mit Julia Riedler als Unity Mitford. Sowie Achim Buch, Michael Hafke, Matti Krause, Anton Plewa, Sebastian Rudolph, Erik Scheffler, Maya Schöne, Götz Schubert, Thomas Sinclair, Jürgen Uther, Maria Magdalena Warzinska, Anne Weber, Michael Weber, Samuel Weiß, Tilo Werner und im Originalton Michaela Kahl. Technische Realisation Christian Alpen und Sebastian Ohm. Regieassistenz Anne Abendroth. Hörspielbearbeitung und Regie Eva Solloch. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019. Let go shelling, where they're dwelling. Let's shell churches, women, children too. Let us go to it, oh, let's do it. Let's bomb neutrals too. Let's go. go bumming, it's becoming quite the thing to do.